بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit unserer 81. Frage, wo er sagt, was ist die Verpflichtung der gesamten Umma in Bezug auf den Koran? Also was müssen wir, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und allgemein alle Menschen, weil es gibt zwei Umma, einmal die Umma, die angesprochen wird, die Umma al-Da'wa, also alle Menschen eigentlich, weil nachdem der Prophet für alle Menschen entsandt wurde, gilt diese Regel für alle Menschen. Und dann gibt es natürlich die Umma, die wirklich an ihn geglaubt hat. Und dass dann die Umma der Muhammad ist, inshallah ta'ala. Was ist die Pflicht von diesen? Die gesamte Umma, das heißt alle Menschen, müssen dem Koran folgen, öffentlich und geheim, an ihm festhalten und seine Rechte beachten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dies ist auch ein Buch, und dies ist ein Buch, das wir als Offenbarung hinabgesandt haben. Ein gesegnetes Buch. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, auf dass ihr Erbarmen findet möget. Und er sagt, folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherren. Und er sagt, und diejenigen, die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten, gewiss, wir lassen den Lohn der Heilstifter nicht verloren gehen. Aber dies gilt allgemein für alle Bücher, und es gibt viele Beweise. Also der letzte Vers gilt allgemein für alle Bücher. Natürlich, aber wir sagten schon, wir Muslime glauben an alle Bücher, aber besonders natürlich den Koran. Wir folgen dem, was darin ist. Wir versuchen uns daran zu halten und versuchen viel wichtiger daran festzuhalten. Denn der Prophet s.a.w. sagte, nehmt das Buch Allahs und haltet daran fest. Und er bringt hier als erstes Ali Bericht, dass der Prophet s.a.w. sagte, beziehungsweise als letztes, wahrlich, es wird Verführung geben. Ich sagte, was ist der Ausweg daran? Der Prophet s.a.w. sagte, das Buch Allahs. Ja, diese Überlieferungskette, so wie es da steht, diese Überlieferung, so wie es da steht, ist nicht korrekt, beziehungsweise ist schwach, ist sehr schwach überliefert. Ist nicht nur schwach, sondern sehr schwach. Aber es gibt genug Beweise, ja, im Koran und in der Sunna, dass man sich daran festhalten soll. Ja, wie zum Beispiel, sagen einige, und haltet allesamt am Seil Allahs fest, sagen sie, das ist der Koran. Und der Prophet sagt, wie vorhin, haltet am Koran fest. Ich habe euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, dann geht ihr nicht in die Irre. Und das ist der Koran und in anderen Hadith der Koran und die Sunna. Also es gibt genug Hadithe, die diese Sache bestätigen. Wir Muslime müssen an die letzte Offenbarung, die nicht verfälscht wurde, die nicht verändert wurde, die von Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt wurde, die für alle Menschen gilt, dass daran glauben, daran festhalten und den Koran im Öffentlichen, auch im Geheimen an uns selbst anwenden und beachten, dass wir sein Recht ihm geben. Na, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.